Porfiri Petrowitsch machte für einen kurzen Augenblick eine Pause. Er redete in einem fort, ohne zu ermüden, bald sinnlos leeres Zeug, bald machte er plötzlich rätselhafte Anspielungen und verlor sich von Neuem in leerem Geschwätz. Jetzt rannte er fast schon im Zimmer herum, bewegte immer schneller und schneller seine dicken, kurzen Beinchen, blickte dabei die ganze Zeit zu Boden, hatte die rechte Hand auf dem Rücken und fuchtelte mit der linken herum oder machte mit ihr allerhand Gesten, die aber jedes Mal erstaunlich wenig mit seinen Worten übereinstimmten. Raskolnikow bemerkte plötzlich, dass er bei seinem Hin und Her zweimal bei der Tür fast stehen blieb und zu lauschen schien. »Wartet er etwa auf jemanden?« dachte er. »Und Sie haben vollkommen recht«, begann Porfiri von Neuem und blickte heiter und mit ungewöhnlicher Treuherzigkeit Raskolnikow an, wodurch dieser zusammenzuckte und sich blitzschnell auf Gefahr einstellte. »Sie haben tatsächlich recht, wenn Sie sich über die juristischen Formen so geistreich lustig machen. Diese uns empfohlenen tiefsinnig-psychologischen Kunstgriffe, das heißt einige natürlich nur, sind äußerst lächerlich. Ja, und meinetwegen auch nutzlos, wenn sie durch die gesetzliche Form zu sehr eingeschränkt sind. Ja, ich komme wieder auf die gesetzliche Form zurück. Also, wenn ich den einen oder den anderen oder einen Dritten sozusagen für den Verbrecher hielte, oder besser gesagt, ihn im Verdacht hätte, in einem mir übertragenen Fall. Sie bereiten sich doch vor, Jurist zu werden, Rodion Romanowitsch, nicht wahr? Ja, ich bereitete mich vor. Nun, da könnte ich Ihnen ja gleich sozusagen mit einem kleinen Beispiel für die Zukunft dienen. Das heißt, denken Sie bloß nicht, dass ich es wagen würde, Sie belehren zu wollen. Ausgerechnet Sie, der Sie doch selber ganze Artikel über Verbrechen drucken lassen. Nein, ich will Ihnen nur als Tatsache ein Beispielchen vorführen. Also wie gesagt, falls ich den einen oder den anderen für den Verbrecher hielte, so fragt es sich doch, wozu soll ich ihn dann schon vor der Zeit beunruhigen, selbst wenn ich auch Beweise gegen ihn in der Hand hätte? Den einen muss ich zum Beispiel schneller verhaften, ein anderer aber hat einen ganz anderen Charakter. In der Tat, warum soll man ihm dann nicht gestatten, in der Stadt herumzuspazieren? Ne? Nein, ich sehe, dass Sie es nicht ganz verstehen, also will ich es Ihnen deutlicher erklären. Wenn ich ihn zum Beispiel zu früh einsperre, so gebe ich ihm dadurch gewissermaßen eine moralische Stütze, sozusagen. Sie lachen?